Willkommen bei One App a Day. Jeden Tag eine App. iOS, Mac, Android, Windows Phone 7, Memo und mehr. Moin Moin, Servus und Hallo und willkommen zur neuen One App a Day Folge. Erneut mit einer iOS App. Die App gibt es allerdings auch für Android. Die Rede ist von Quasar, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Quazer, die echte Alternative zum TV. Universal App, Gratis App, Versionsnummer 1.91 liegt vor, 53,9 Megabyte groß, Sprachen sind Deutsch und Englisch. Erfordert mindestens iOS 9.0 oder neuer. Apple TV App gibt es auch, habe ich nicht. Einen Apple TV kann ich also nicht testen und nicht darüber sprechen. Und hat bei 161 Gesamtbewertung eine Durchschnittssternebewertung von 4 Sternen und ich lese die Beschreibung vor. Eine echte Alternative jenseits des Einheitspreises. Quasar, alles andere ist Fiktion. Lade die App herunter und entdecke die echte Alternative zum TV. Erkunde täglich unentdeckte Welten, lerne beispiellose Kulturen kennen und erlebe Geschichten, die die Welt verändern. Lehn dich zurück und entdecke die riesige Auswahl an einzigartigen Videos, die Horizonte erweitern. Features, redaktionell ausgewählte Inhalte, nativer Airplay Support, 50 plus Channel. Kanäle sind Asien brisant, Gangs und Ganoven, grausame Tyrannen, Kriegsgeschehen, Rauschgift, wahre Liebe, Zukunft, Erde, Gartentrend, Wohnideen, vegan, Leben, X-Akten, Sekten, Waren, Katastrophen, Verschwörungen, Wissensdurst, Babyglück, Ingames, Ballettstudio, Hip-Hop und noch zahlreiche mehr. Die Quasar-App ist kostenfrei. Bei einer fehlenden WLAN-Verbindung können dir Kosten durch die Benutzung der mobilen Datenverbindung entstehen. Achte daher auf dein Datenkontingent deines Mobilfunkvertrages. Es gibt einen Hintergrundmodus mit dem neuesten Update und ja, was soll ich sagen? Ich persönlich bin immer noch ein Freund eigentlich vom linearen Fernsehen. Spreche ich mal Fernsehen an, ich lege Handy und Smartphone, Tablet beiseite und gucke einfach Fernsehen. So. Quasar ist erstmal eine wunderschön gemachte App. So. Es gibt am Anfang ein Tutorial, wie ihr es nutzt. Zum Beispiel fängt gleich an, ein Video zu spielen. Mögt ihr das nicht, wischt ihr einfach nach rechts. Ihr könnt wieder nach links wischen, etc. Das funktioniert erstmal wunderbar. So. Ihr habt, wenn ihr auf das Video tappt, könnt ihr es stoppen, ihr könnt dann rechts das Menü öffnen, ihr könnt euch da irgendwie noch anmelden, ihr könnt durch die verschiedenen Kategorien switchen. Das funktioniert auch alles wunderbar. Die Videos, das ist nicht irgendwie, wirkt jedenfalls auf den ersten Blick so, nicht irgendwie was von Hobbyfilmern oder so. Manche richtig schöne Dokumentationen. Einfach gut gemachter Content, der da ausgewählt wurde, um in der App abgespielt zu werden. Wenn ich das richtig gesehen habe, Chromecast Support gibt es noch nicht. Das fehlt mir persönlich. Ich habe kein Airplay-fähiges Gerät mehr. Beziehungsweise auf dem Fire TV läuft sowas, so eine Airplay-App, aber das funktioniert alles auch mehr schlecht als recht. Insgesamt, ja, also schöne App, kostenfrei. Ich frage mich, ob das irgendwann was kosten wird. Momentan ist es kostenfrei. Vielleicht wird es irgendwann Premium-Kanäle geben. Ich weiß es nicht. Nur so eine Idee von mir. Die gut funktioniert, die es auch für Android gibt, die schönen Content liefert. Was soll man sagen, außer Download-Empfehlung, guckt es euch an. Und genau das sage ich auch. Ich sage danke fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @Menschen an twitter.com/oneappatag.